Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit einer Minute Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht 0800 220 50 50. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich möchte eigentlich nicht gerne über Kachelmann mehr reden, weil ich irgendwie dieses Themas so satt bin. Wir werden ja von den Medien zugeschüttet. Aber das wollt ihr entscheiden. Wenn ihr gerne drüber sprechen wollt, dann werden wir das natürlich auch hier machen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin hat gleich einen sehr schwierigen Namen, nämlich Aphrodita. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ein zögerliches Ja. Aphrodita, 25. Was ist das für ein Name? Das ist ein serbisch-albanischer Name. Ein serbisch-albanischer Name. Und man spricht den so aus, wie man den auch schreibt. Ja. Ja. Aphrodita. Aphrodita, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin vor ungefähr 5 Monaten aus dem zweiten Stock gesprungen. Aus dem zweiten Stock gesprungen? Ja. Wie viele Meter waren das? Ich weiß es nicht. Wie halt aus dem zweiten Stock. Ich habe das niemals gemessen, oder? Warum bist du denn aus dem zweiten Stock gesprungen? Ja, weil ich in dem Moment sehr bedroht wurde von meinem Mann. In eurer gemeinsamen Wohnung? Nein, das war bei meiner Schwiegermutter auf der Wohnung, in ihrer Wohnung. Und dein Mann hat dich in dieser Wohnung bedroht? Ja, wir versuchen uns eigentlich seit 2 Jahren zu trennen. Mhm. Und das war Dezember. Da musste ich ihn anrufen. Ich habe 2 Kinder mit ihm, 5 und 2,5 Jahre alt. Mhm. Und der Große liebt seinen Papa und hat auch gedrängelt und wollte mit ihm sprechen und alles. Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen, wir haben uns getroffen und so kam eins nach dem anderen. Und da habt ihr euch getroffen in der Wohnung der Schwiegermutter? Nein, in meiner Wohnung erstmal. Und danach hat er halt gesagt, dass meine Mutter gerne die Kinder sehen möchte. Mhm. Und wir sind ja eigentlich nur einen Tag dahin gefahren. Mhm. Weswegen kam es denn oder was war der Grund des heftigen Streites? Ja, also wie gesagt, wir versuchen uns seit 2 Jahren zu trennen und zwischendurch immer mit wieder versöhnen und zusammen sein. Ja, ich meine jetzt in dem Moment, was hattest du zum Eskalieren gebracht da in der Situation? In diesem Moment, er kam in die Küche rein, war total wütend und betrunken. Mhm. Er hat am ganzen Körper gezittert, ich habe ihn noch nie so gesehen. Er hat in die Schublade gegriffen, hat ein Messer rausgeholt. Mhm. Und ich habe mich einfach umgedreht, das Fenster aufgerissen und bin gesprungen. Ach. Weil du, warst du sicher, dass er dich wirklich niederstechen würde? Nein, ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte. Ich glaube, er wollte mir nur Angst machen. Hat er früher in den... Wie lange wart ihr zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre. In diesen 7 Jahren hat er dich geschlagen? Ja, ja. Oft. Oft. Also, das heißt, du kennst ihn durchaus gewalttätig. Ja, ich habe das sehr lange mitgemacht. Dann bist du aus dem Fenster raus. Wie war das bei dem... Das Fenster stand offen? Nein. Das Fenster war auf Kippe und ich habe mich einfach umgedreht und den Hebel so in die Mitte gezogen, Fenster aufgerissen und bin gesprungen. Ich habe einfach Kurzschlussreaktion. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie es in diesem Moment war. War die Schwiegermutter auch in dem Raum? Nein, Nein. Die war im Wohnzimmer. So, aus dem zweiten Stock springen, je nachdem wie hoch das Haus ist, ist ja schon ziemlich heftig. Wie schwer hast du dich verletzt? Ich habe Fersenbruch beidseits. Mhm. Das wurde wie so ein Puzzleteil wieder zusammengepflegt, zusammengesetzt. Also ein Trümmer, Fersenbruch. Ja, aber richtig. Also das hintere Fersenbein existiert bei mir gar nicht mehr, weil der Aufprall zu Also bist du quasi mit den Fersen aufgeprallt? Ja, mit den Füßen zuerst und dann mit meinem Popo und dann auf dem Boden. Und dann war ich erstmal ohnmächtig. Und welche Verletzungen hattest du noch? Ansonsten überhaupt eigentlich gar keine. Ich hatte überall blaue Flecken. Mhm. Mein Becken wurde geröntgt, um zu gucken, ob ich irgendwelche Beckenbrüche habe. Hattest du aber Gott sei Dank nicht? Nein, also ich bin davon überzeugt, dass ich einen Schutzengel hatte. Das Ganze war vor 5 Monaten. Wie geht es dir heute mit an den Füßen, mit den Fersen? Also ich kann ja seit 3 Wochen erst wieder laufen, mit so komischen Schuhen. Ich saß 4 Monate im Rollstuhl. Ja, morgen bekomme ich endlich etwas normalere Schuhe, wo nur eine Sohle reingesetzt ist. Also man kann sagen, und ab morgen fängt ein neues Leben für mich an. Ja. Also man kann sagen, dass du dann schon auf dem Wege der Besserung bist und dass du, wie du es auch gerade schon gesagt hast, da wirklich einen Schutzengel hattest, denn du hättest tot sein können oder noch viel schwerer verletzt. Ja, ich weiß das. Wie ist jetzt dein Verhältnis zu deinem Mann, also, ehemaligen Mann? Wir haben keinen Kontakt miteinander. Meine Kinder sind bei ihm, also meine 2 Jungs. Mhm. Und ich will jetzt einfach gucken, gesund werden und ein bisschen auf den Beinen kommen. Und danach will ich natürlich meine Kinder wieder haben. Ja. Wie war denn die Situation, als du aus dem Fenster gesprungen warst? Wer hat denn da dann den Krankenwagen alarmiert? Also der Krankenwagen wurde 24 Stunden später alarmiert. Er 24 Stunden später? Ja, er hat mich hoch ins Bett getragen. Sie haben mir Schmerzmittel gegeben, gekühlt. Aber die hatten Angst, dass wenn ein Krankenwagen kommt, dass ich dann das sage. Und die Mutter hat ständig geschrien, die Polizei wird jetzt kommen. Was wird aus meinem Sohn werden? Also das ist ja unfassbar. Die haben dich 24 Stunden mit den schweren Fußverletzungen im Bett liegen lassen. Ja. Das ist ja unfassbar. So gute Schmerzen. Noch nie in meinem Leben hatte ich so gute Schmerzen wie da. Und wer hat denn nach 24 Stunden den Krankenwagen gerufen? Er hat seinen Bruder angerufen und der ist dann gekommen und hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Selbst? Nee, der Bruder. Der Bruder. Mhm. Mit ihm zusammen. Mhm. Also, und was hast du dann im Krankenhaus gesagt, was passiert ist? Ich habe im Krankenhaus gesagt, ich bin gefallen beim Fensterputzen. Ich bin so tollpatschig und mir ganz viele Ausreden überlegt und dann gesagt, weil er war die ganze Zeit bei mir. Ich hatte Angst. Ich war einfach gar nicht mehr ansprechbar. Ich weiß auch nicht. Hast du denn später die Polizei benachrichtigt? Ja, vor 3 Wochen. Habe ich alles erzählt. Ich habe ihn angezeigt. Ja, können die überhaupt was machen? Weil du bist ja, er hat dich ja nicht aus dem Fenster rausgestoßen. Ja, das wird sich herausstellen. Also ich muss jetzt eine Aussage machen und dann werde ich mal schauen, wie es weitergeht. Andererseits, wenn du sagst, es hat schon so viel Gewalt vorher stattgefunden, ist sein Schuldenkonto ja reichlich gefüllt. Ja, sein Schuldkonto, nicht Schuldenkonto, sein Schuldkonto. Auf jeden Fall. Wie sehr und heftig hat der dich denn früher geschlagen? Also, ich war ein ganzes Jahr von ihm getrennt und danach wieder mit ihm zusammen. Und in der Zwischenzeit habe ich Geschlechtsverkehr gehabt. Ja, ich war ja nicht mit ihm zusammen. Und für ihn war das Fremdgehen. Und das habe ich ihm danach auch erzählt. Ja. Und dann ist er total ausgerastet. Und ich habe sogar eine Narbe davon im Gesicht. Ich hatte eine Platzwunde, die wurde nicht genäht, gar nichts. Was heißt ausgerastet? Was hat er genau gemacht? Ja, er hat mir Vorwürfe gemacht und hat mich ausgefragt, wie war's. Also es kommt mir blöd vor, darüber eigentlich zu reden. Ja, aber er hat dann doch wohl sehr kräftig zugeschlagen. Wie? Wohin hat er geschlagen? Also er hat mit Fäusten in den Bauch, in die Rippen, ins Gesicht, mit den Füßen auf mich drauf am Treten und richtig brutal an den Haaren ziehen. Also jetzt läuft eine Anzeige. Ja. Gegen ihn, auch bezogen auf die Sachen, die da in der Vergangenheit passiert sind? Ja. Ja, also alle Sachen werden zusammen auf einen Tisch gelegt. Hast du Angst vor dem Mann? Ja, also er weiß nicht, wo ich mich aufhalte, hoffe ich mal. Ich bin jetzt in einer geschützten Einrichtung und versuche einfach wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe große Unterstützung, die helfen mir sehr. Ja. Hast du diesen Mann? Hast du diesen Mann denn irgendwann mal geliebt? Ja, sehr. Sehr sogar. Sehr, ja. Gab es denn auch gute Zeiten zwischen euch beiden? Ja, natürlich. Also er war meine große Liebe. Mhm. Ich war 17, als ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Und ja, wir waren ein halbes Jahr zusammen und danach sind seine Eltern zu meinen Eltern gekommen und haben einen Heiratsantrag gemacht und meine Eltern haben natürlich abgelehnt, die ist noch jung und muss Schule machen und auf jeden Fall bin ich am gleichen Abend dann durchgebrannt mit ihm. Also eine freiwillige Ehe, keine arrangierte Ehe, das war damals dein wirklicher Wille. Ja. Nach wie vielen Jahren oder Monaten, Jahren kippte das Ganze? Nach 2 Jahren, als unser Sohn kam, der erste, fing das so langsam an. Ja. Immer wieder meine Ohrfeige, also es hat ganz langsam angefangen und es hat sich immer gesteigert, immer mehr. Ich vermute ja auch, wenn wir nochmal auf diesen Fenstersprung zurückkommen, das macht man ja nicht so einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass du aufgrund dieser Erfahrungen, die du mit ihm gemacht hast, so eine Todesangst hattest, dass du es doch für möglich gehalten hast, dass der zusticht und daher geflohen bist. Das wäre, finde ich, eine plausible Erklärung. Ja, die ist auch soweit richtig, denke ich. Mhm. Das Problem ist, allein wenn er in meiner Nähe ist, ich kann dann einfach nicht mehr denken, ich bin einfach nicht mehr ich. Mhm. Ich muss ständig aufpassen, was ich sage, was ich tue. Tickt er gleich aus. Also, er ist angezeigt. Du bist im Moment in guter Betreuung, sagst du? Ja. Ja. Bist du auch in einer psychologischen Betreuung? Ja, dazu gibt's auch eine Geschichte. Also, als ich im Rollstuhl saß, habe ich mich 3 Wochen lang komplett illusiert. Ich habe alle Rouletten runtergemacht, Licht aus, es lief nur Musik und ich habe nur getrunken und geraucht. Mhm. Und nach 3 Wochen ist meine Mutter dann irgendwann zu mir ins Bett gekommen und hat sich hingesetzt und hat zu mir gesagt, ich sehe dich tot, und obwohl du nicht tot bist und es wird jetzt Hilfe kommen und bitte sei mir nicht böse deswegen. Gab es dann psychologische Hilfe? Ja, ich war 3 Wochen danach in einer psychiatrischen Behandlung, in der Psychiatrie. Und aber das macht mir wirklich deutlich, wie schlecht es dir ergangen ist. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Mhm. Danach, so, ich habe keinen Sinn mehr. Also ich finde es gut und finde es mutig und sehr richtig, dass du ihn angezeigt hast. Und natürlich. Das ist der Schritt. Genau. Natürlich wünsche ich dir auch, dass du wieder gesundheitlich richtig gesund wirst und dass du deine Kinder wieder bekommst vor allen Dingen. Ja, danke schön. Du hast sehr viel mitgemacht, aber jetzt geht's aufwärts und wenn man sich wehrt, ist das immer ein gutes Gefühl und das wird dich auch stärker machen. Ja. Ich möchte gerne, weil du ja wirklich sehr schlimme Sachen erlebt hast und dann auch diesen Psychiatrieaufenthalt hinter dir hattest, möchte ich gerne, dass du jetzt noch weiter mit meiner Psychologin, der Sabine, sprichst. Ja, gerne. Ja, dann bitte ich dich, Aphrodite, aufzulegen und du wirst von Sabine angerufen. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Danke schön. Für mich war das auch ganz toll. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute und dass der nächste Abschnitt deines Lebens ein richtig guter Abschnitt wird, nachdem der letzte so traurig war und so schlimm war. Ja, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Du liegst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss. Alles Liebe, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für die Claudia zum Beispiel auch. Die hat nämlich angerufen und Claudia ist 44. Guten Morgen, Claudia. Ja, guten Morgen, aber ich bin leider schon 45. Du liebe Zeit. Ja, ist es nicht furchtbar? Du liebe Zeit. Jetzt habe ich eine alte Frau hier. Ja, Wahnsinn. In 45 Jahren bin ich 90. Und ich hatte mich auf ein junges Ding von 44 gefreut. Ja, oh, ärgerlich, ja. Ja, und jetzt komme ich auch noch mit dem Thema Kachel. Ja. Ausgerechnet heute am Tag des Freispruchs verlangst du von uns Zuschauern, wir dürfen nicht über Kachelmann sprechen. Ich weiß ja wirklich nicht, ob das nur mir so geht. Ja. Geht das, also jetzt rede ich ja gerade mit dir, du kannst mir das sagen. Fühlst du dich nicht auch überschwemmt so von den Medien mit diesem Thema? Naja, also in letzter Zeit, fand ich, ist es ja eigentlich eher wieder was ruhiger gewesen. Jetzt erst so kurz bevor die Plädoyers wieder in Gang kamen, kam ja wieder mehr in die Medien rein. Ne? Mann, heute das Radio, das Fernsehen, überall Kachemann, Kachemann, Kachemann. Und ich habe dann ausgemacht und habe gedacht, ich will es jetzt nicht mehr hören. Ja. Die Sache ist vom Tisch. Aber du hast eine Meinung dazu, deswegen hast du angerufen. Reden wir auch drüber. Also wir hatten übrigens schon mal gesprochen vor einem Jahr. Ich war eine der ersten Anruferinnen, die dich damals nach der Verhaftung von Kachemann angerufen hat und dich gefragt hat, was du dazu sagst, dass sie den jetzt so knall auf Fall verhaftet haben und dass er der sympathische Wetteronkel und MDR-Talkmaster, dass ihm sowas vorgeworfen wird. Also ich merke schon, dass du jemand bist, die richtig an einem Ball gewesen ist die ganze Zeit. Auf alle Fälle, weil mich das total geärgert hat. Mir kam das gleich spanisch vor, dass er so vorverurteilt wurde. Da ging ja eine Mörderpresse über ihn los. Genau. Von Seiten Boda, Focus und was war es noch, Bunte und so weiter. Da habe ich mich schon, und Bild natürlich auch, da habe ich mich schon gewundert, wo die das alles her wussten. Ne? Mhm. Das fand ich schon so erstaunlich, dass da so viele Details auch bekannt waren. Ne? Also wie findest du das Urteil, was heute gefällt wurde? Naja, also einerseits finde ich es natürlich klasse, dass er tatsächlich in Mannheim, in Word City, sage ich jetzt mal, freigesprochen wurde. Das ist ja fast schon erstaunlich. Mhm. Aber dann dieses Nachtreten in Form von, naja, also er ist zwar freigesprochen, aber so richtig glauben tun wir ihm das ja alles nicht, obwohl kein einziger Beweis vorliegt. Also das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Was meinst du, wer am meisten nachgetreten hat? Naja, schwer zu sagen. Also im Grunde das Gericht, die Kammer, würde ich sagen. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat ja unheimlich sich da reingehängt. Die wollten den ja unbedingt im Gericht, im Knast sehen. Das hat man ja sofort gemerkt. Ja. Auch die Kammer selber, hatte ich das Gefühl, war verurteilungswillig. Mhm. Aber dann kam ja plötzlich Sven auf den Plan und hat dann da ja mal sehr viel Öffentlichkeit hergestellt, was ich gut fand. Also sein Anwalt, genau. Ja, genau. Mhm. Und hat auch sehr gut gearbeitet, finde ich. Denn ohne Sven, ich denke mal, nichts gegen Birkenstock, der ist bestimmt ein super Steueranwalt und alles, ne? Aber irgendein Kollege von dir, ein Journalist, hat schon ganz zu Anfang des Verfahrens gesagt, Birkenstock ist der Mann für Steuerverfahren, für die Hinterzimmer, um Sachen auszukungeln, dass man so Deals macht. Aber für so ein Vergewaltigungsverfahren, ob er da der richtige Mann ist, ne? Ja. Und ich glaube, das war ganz gut, dass er die Pferde da gewechselt hat, ne? Du hast das Ganze von Anfang an verfolgt. Ja. Nach all dem, was du dann gelesen, was man gehört hat, man hat ja wahnsinnig viele Sachen mitgekriegt. Es gab ja so viele Gutachter und der eine Gutachter, irgendein Superprofessor sagt das und der andere Superprofessor sagt genau das Gegenteil, dass man als Laien steht und sagt, was, wie kann das denn sein alles? Was glaubst du denn, was die Wahrheit ist? Also ich denke, ich meine, das ist jetzt mein Bauchgefühl und von den Dingen, die ich halt selber gelesen habe, denke ich, dass es doch mehr so in die Richtung geht, dass die, also eine ehemalige Geliebte, irgendwie damit nicht klarkam, dass der Fall sich so zu ihren Ungunsten entwickelte, beziehungstechnisch, und dass sie dann irgendwie gedacht hat, so, wenn ich den nicht kriegen kann, dann, wenn der mich fertig macht, mache ich ihn fertig. Oder also so die Nummer. Du glaubst, dass die Frau gelogen hat? Ja, ich glaube, dass sie irgendwie gelogen hat. Das heißt, du glaubst, dass er absolut unschuldig ist? Also ich halte ihn für unschuldig, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil, und ich bin auch wirklich kein absoluter Kachelmann-Fan, also um Gottes Willen gar nicht. Aber was ich heute zum Beispiel noch abends in der Sendung von dem Lanz gehört habe, da war Sven ja zu Gast, der Anwalt von Kachelmann. Und der hat also erzählt, wenn man alleine die Tatsache nehmen würde, dass die Nebenklägerin, so wurde sie ja genannt vor Gericht, diesen Brief, der den Tickets beigelegen hat, auf einen USB-Stick gespeichert hat, um ihn woanders ausdrucken zu lassen, obwohl ihr eigener Drucker zu Hause funktionstüchtig war. Das würde ja schon dagegen sprechen. Sowas würde ja nur jemand machen, der irgendwas plant. Und da muss ich sagen, als ich das hörte, das habe ich heute zum ersten Mal gehört, da war ich auch geschockt, weil ich denke, wenn ich einem nur einen Brief vor die Nase halten will und sagen will, hier, hör mal, du Arsch, hast mich belogen, da kann ich das doch bei mir zu Hause ausdrucken lassen. Warum tue ich das auf einen USB-Stick und gehe dann damit woanders hin? Das ist doch schon merkwürdig, ne? Wie findest du das oder wie hast du es gefunden, dass er während des Prozesses geheiratet hat? Naja, also ich meine, Alice Schwarzer ist ja jetzt der Meinung, das wäre ein taktischer Schachzug gewesen, was ich da heute bei Maischberger gehört habe. Ich habe mir die Sendung nämlich angetan heute. Ich meine, du hast immer so hin und her gezappt. Ja, ich habe das extra gemacht, weil ich wusste ja, dass ich dich unbedingt anrufen wollte, damit ich auch auf dem neuesten Stand bin. Ne? Nee, aber ich denke, diese Heirat, gut, okay. Also ich denke mal, einerseits wird er sehr geschockt gewesen sein über die ganzen Sachen, die über ihn hereingebrochen sind und sich wahrscheinlich wirklich vorgenommen haben, ich will jetzt einen solideren Lebenswandel führen und Ehepartner müssen ja nicht gegeneinander vor Gericht aussagen. Das heißt, du siehst das nicht als taktischen Schachzug? Naja, vielleicht so ein bisschen schon. Also ich könnte Findest mir du schon es relevant? Vorstellen. Findest du es relevant für den Prozess? Also wenn du in Mannheim vor Gericht stehst, denke ich mal, da kannst du im Grunde machen, was du willst. Ob die da von der Heirat beeindruckt waren, wage ich ja fast zu bezweifeln. Glaube ich nicht. Ich würde sogar eher noch denken, die legen ihm das zu Ungunsten aus. Ja. Du hast gerade das Stichwort gebraucht, Alice Schwarzer, die ja nun sehr prominent mitgemischt hat. Ja. Wie hast du sie empfunden und gesehen? Naja, also ich muss sagen, ich war früher eine der eifrigsten Emma-Leserinnen, wo gibt, ne? Wie man so schön sagt. Und fand die Alice Schwarzer immer klasse, weil die so viel für die Frauen erreicht hat, ne? All die ganzen Generationen nach mir jetzt, die sind ja jetzt erst deswegen in der tollen Lage, weil es so Leute wie Alice Schwarzer gegeben hat, ne? Aber hier hat sie mich unheimlich enttäuscht, weil ich hätte von ihr mehr Professionalität, sprich Neutralität erwartet. Und dass sie dann auch noch für die Bild-Zeitung berichtet hat, das hat mir endgültig den Glauben an ihre... Ich muss dir sagen, ich ertrage sie nicht mehr. Nee. So, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, wenn sie redet und ich bin immer sofort weg, sofort weg. Ja, man kann es also heute habe ich alle Videos, die ich mir angeguckt habe im Internet, ne, von NTV oder was es war, alles, was mit Alice Schwarzer war, habe ich mir gar nicht mehr angeguckt, weil ich ja wusste, was sie wieder absondert, das kann ich einfach nicht mehr hören. Sie will ja sogar nach dem Freispruch von Kachelmann jetzt noch für das Opfer werben, sie nennt sie ja immer noch so, Opfer nennt sie jetzt zwar nicht mehr, aber das ehemalige Fastopfer oder so ähnlich. Ne? Also tut mir leid, nee, okay. Das geht gar nicht. Gehen wir von ihr jetzt mal weg. Ja. Gehen wir hin nochmal zu Kachelmann. Er ist heute freigesprochen worden. Er ist freigesprochen worden. Es war kein Freispruch erster Klasse, wie man das so nennt, aber es war ein Freispruch. Punkt aus. Ja, genau. Es gibt auch heute nur noch Freispruch. Es gibt es ja gar nicht mehr mit erster Klasse. Genau, das ist so eine Bewertung. 70er Jahre geschwafelt. Genau, ganz genau. Was glaubst du, wird er irgendwie wieder in den Medien, im Fernsehen Karriere machen können oder arbeiten können? Also ich denke mal, was ihn von Andreas Türk unterscheidet, was diese Rampensau-Qualitäten angeht, da hat er deutlich mehr drauf. Ich denke mal, Kachelmann ist ein Typ, der will auch wieder in die Medien. Der will nichts in der zweiten Reihe machen. Der wird früher oder später wird er wieder nach vorne preschen. So schätze ich ihn ein. Und ich meine, da man ja auch keine Beweise gefunden hat, weder was diese Nebenklägerin gesagt hat, Spuren am Messer hat man nicht gefunden. Genau. Spuren an der Unterhose und am Strickkleid wurden nicht gefunden, wo sie ja angeblich runter und raufgezogen haben soll. Ja. Sauberer kann man einen doch gar nicht freisprechen. Es wird sehr interessant sein, wenn er seinen ersten großen Talkshow-Auftritt hat. Ja, das glaube ich auch. Bei einem der Kollegen von den großen Talkshows. Weil bisher hat er sich ja noch nie geäußert in der Öffentlichkeit. Konnte er auch nicht. Das war auch völlig in Ordnung. Hätte ich auch nicht gemacht an seiner Stelle, denn die hätten ihm ja das Wort im Mund. Absolut. Also eine sehr, sehr, sehr aufmerksame Beobachterin der Zeitgeschichte, unsere Claudia. Unsere alte Claudia mit 45. Mit einer sehr klaren Meinung. Also du bist froh, dass es so gekommen ist und du sagst, eine neue Chance für Herrn Kachelmann. Auf jeden Fall finde ich das. Ich fand das auch unheimlich wichtig, dass das Urteil so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Weil ich finde es nicht gut, wenn Leute vorverurteilt werden. Das finde ich das Schlimmste, was in einem Rechtsstaat passieren kann. Okay. Jeder könnte ja mal in so eine Lage kommen, dass ihm was Blödes unterstellt wird, was er nicht gemacht hat. Und dann möchte er auch neutral behandelt werden. Ne? Also, klare Aussage von Claudia. Ja. Danke für die Meinungsäußerung. Da nicht für. Bis auf Weiteres und alles Gute. Dir auch. Dankeschön, danke, Claudia. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer heute für unsere offene Themensendung. Und morgen haben wir eine Hauptthemensendung. Und das Thema morgen heißt, etwas hat mich entstellt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich selbst als hässlich empfinden oder von anderen als hässlich empfunden werden. Dass andere Leute sagen, Mensch, bist du hässlich. Aufgrund vielleicht einer Erkrankung, eines Unfalls, einer missratenen Schönheitsoperation, vielleicht aber auch aufgrund einer Selbstverstümmelung. Also wer sich von euch entstellt fühlt oder entstellt ist und gerne mit mir darüber sprechen möchte, das könnt ihr gerne machen morgen ab 0 Uhr. Bitte anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Um 1 beginnt die Sendung oder ihr könnt natürlich auch mailen domian@wdr.de. Etwas hat mich entstellt. Das ist das Thema morgen. Heute machen wir weiter mit der freien Themennacht und um 1.25 Uhr bin ich verbunden mit Nicole und Nicole ist 40. Guten Morgen, Nicole. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Nicole. Hallo, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um psychogene Lähmung. Ich weiß, dein ganzes Redaktionsteam hat da noch nicht so die Erfahrung. Ja. Ich bin gelähmt, obwohl ich ja vom Nervensystem her nicht gelähmt sein darf. Ach, also du bist körperlich eigentlich gesund? Mhm. Bist aber dennoch gelähmt? Genau. Wo bist du überall gelähmt? Also jetzt akut bin ich an beiden Beinen gelähmt. So sehr, dass du nicht gehen kannst? Ja, ich besitze zwei Rollstühle. Das nennt man eine psychogene Lähmung. Ja. Also eine von der Psyche ausgehende Lähmung. Mhm. Und das ist wirklich ganz klar diagnostiziert, dass mit der Wirbelsäule alles in Ordnung ist. Ja. Rein theoretisch müsstest du gehen können. Ja, genau. Seit wann hast du das? Also diese Krankheit habe ich schon seit ungefähr 10 Jahren. Mhm. Ist das wirklich eine in der Medizin bekannte Erkrankung? Ja, ob das eine anerkannte Krankheit ist, da kämpfe ich jetzt gerade noch akut mit. Das kann ich gar nicht sagen. Also wir versuchen hier über einen Pflegedienst eine Pflegestufe zu bekommen, was seit 3 Jahren abgelehnt wird, weil es eben kein offizielles Krankheitsbild ist. Zumindest nicht so eines Querschnittsgelähmten. Du hast gerade gesagt, im Moment sind es die Beine. Waren es am Anfang andere Körperteile? Ja, Halbseitenlähmung mit runterhängendem Gesicht und Arm gelähmt. Und haben sie gedacht, ich habe einen Schlaganfall, aber das hat sich dann nicht bewahrheitet. Wie tauchte diese Erkrankung zum ersten Mal auf? Das kam wie ein Blitz vom Himmel. Von heute auf morgen? Ja. Beschreib mal. Und das kann ich gar nicht beschreiben. Man hat was getan im Haushalt, im Küchenschrank ausgeräumt, hat sich gebückt und kam nicht mehr hoch, hat gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Bein nicht. Hm. Ja. Und so wie es gekommen ist, ist es auch wieder weggegangen. Also das kann also sein, dass die Beine wieder vielleicht irgendwann funktionieren? Ja, bloß jetzt seit 3 Jahren habe ich das konstant. Mhm. Und seit 6 Wochen habe ich das so, dass auch mein zweites Bein nicht mehr funktioniert, so wie es sein soll. Ach so, das ging noch ein bisschen besser, das zweite Bein. Das zweite Bein war zumindest noch ein Standbein, ja. Du hast aber in den Beinen und in den Füßen Gefühl schon? Nein. Auch nicht? Keine Reflexe, keine Gefühle, keinen Schmerzreiz, nichts. Kannst du normal zur Toilette gehen? Nein. Das auch nicht? Nein, ich werde vom Pflegedienst betreut. Also es sind eine klassische Symptomatik wie bei einer Querschnittslähmung. Ja. Wenn jemand an dein Bein anfasst, das spürst du auch nicht? Nein. Also der untere Bereich ist, kann man sagen, komplett taub? Ja. Ja. Und du bist wirklich, wirklich hundertprozentig sicher, dass es keine organische Erkrankung ist. Wie kann man das so hundertprozentig sagen? Ja, das sind die Aussagen von den Psychiatern. Naja, ein Psychiater kann das ja schlecht beurteilen. Das müssen ja innere Mediziner machen. Orthopäden oder ich weiß nicht, wer das, oder Neurologen vielleicht. Ich habe auf jeden Fall die Diagnose, dass es psychogen ist. Hast du denn so eine ganze Tortur von Untersuchungen in der Neurologie, zum Beispiel bei Orthopäden, hast du das hinter dir? Ja, das haben wir alles hinter mir. Die Symptomatik fing an mit einem Bandscheibenvorfall. Ich war examinierte Altenpflegerin und habe einen Bandscheibenvorfall. Ja, das ist ja was Handfestes, bekommen. Ne? Ja, genau. Und so beging die ganze Geschichte eigentlich, dass das taub wurde. Und dann kam eben ein positiver Schicksalsschlag für mich in meinem Leben, dass einer aus meiner Familie verstorben ist und seitdem habe ich diese Lähmung. Ein positiver Schicksalsschlag? Ja. Warum positiv? Ja, weil das für mich gut war. Dass diese Person gestorben ist? Ja. Wer war denn das? Das war mein Erzeuger. Dein Erzeuger? Ja. Warum hattest du also ein schlechtes Verhältnis zu deinem Vater? Eine ganz schlimme Kindheit. Mhm. Und daraufhin ist das auch alles zurückzuführen, zumindest von den Therapeuten. Dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber eigentlich, wenn du froh gewesen bist, dass er gestorben ist, hätte es dir doch besser gehen müssen. Ja, ich verstehe das auch alles nicht. Und es kann mir auch gar keiner so richtig die Fragen beantworten. Wie geht man denn selbst mit so einer merkwürdigen Erkrankung um, die kaum jemand hat, die in der Medizin gar nicht beschrieben ist, aber du spürst es ja am eigenen Leib, dass du gelähmt bist. Mhm. Die Leute sagen zu dir, die Ärzte, sie sind körperlich gesund, aber du spürst, dass du gelähmt bist und sogar inkontinent bist. Wie gehst du damit um? Mal so und mal so. Also inkontinent bin ich nicht ganz. Also ich habe schon das Gefühl, also die Blasenfunktion so, die funktioniert schon so, aber ich komme nicht mehr selbstständig aufs Klo. Spürst du denn, wenn du Stuhlgang zum Beispiel kurz davor bist in der Hand, das spürst du schon noch? Ja. Aber du kannst das denn nicht mehr steuern? Also wenn das nicht rechtzeitig ist, nee. Mhm. Also da habe ich ja auch schon Majöre gehabt. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Ja. Du hast gerade von Pflegestufe gesprochen, das heißt, da ist immer jemand da, der dir hilft, ja, aber nicht rund um die Uhr. Nein, es kommt viermal am Tag jemand, morgens, mittags, nachmittags, abends, morgens aus dem Bett, mittags zum Toilettengang, nachmittags Toilettengang und abends dann wieder ins Bett. Treibt einen das nicht zur Verzweiflung, wenn man eine so unergründliche Erkrankung hat? Ja. Ja. Hast du noch Hoffnung? Ehrlich? Wenn ich keinen sehe, beziehungsweise mit keinem reden kann, der A, dieses selbe Erkrankungsbild hat, oder B, jemanden Fachmännisches an die Strippe bekommt, der sagt, so und so ist das, und damit kann man arbeiten, habe ich so keine Hoffnung. Denn da, wo ich jetzt gerade angebunden bin, die zucken jetzt auch nur noch mit den Schultern und sagen, ja, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Es ist sehr frustrierend, ja. Also du hattest schon enge und langjährige Kontakte mit Psychiatern und Psychologen? Ja. Auch mit Psychologen? Mhm. Ich habe jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich meine Kinderpsychologin angerufen, um da nochmal vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, aber... Deine Kinderpsychologin? Ja, meine Kinder, die mich damals als Kind betreut hat. Na, jugendlich Kind ist ja mal so eine Sache. Das heißt, das war so schlimm mit dem Vater, dass du damals eine Psychologin brauchtest? Ja. Was hat der Vater mit dir denn gemacht? Ja, ganz schlimme Sachen. Also sexueller Missbrauch über 2 Jahrzehnte steht im Raum. Wir reden auch von einem mindestens Missbrauch von 600-700 Mal. Über 2 Jahrzehnte? Ja. Ja, die Redaktion hatte auch schon nachgefragt. Ich wollte das nicht glauben, aber... Wie alt? Bis zu welchem Lebensjahr? Also angefangen hat er das, und er hat das echt geprotzt im Suff, dass er mich gleich nach dem Kinderheim, meine Mutter hat mich bekommen und hat mich ins Kinderheim gebracht, und da hat er mich rausgeholt und da hat er das dann gleich mit seinen Kollegen gemacht. Ich weiß nicht, war ich 3 Tage alt, 4 Tage alt. Daran kann ich mich aber gar nicht erinnern. Mhm. Also mein Gedächtnis fängt eigentlich erst so an mit 6, so 5, 6. Aber da hast du klare Erinnerungen schon. Ja, ich kann mich eigentlich an fast alles erinnern. Hat er das alleine gemacht oder mit anderen zusammen? Die ersten Jahre alleine, und nachdem er dann gemerkt hat, dass er auch Geld verdienen kann, durften andere natürlich auch. Und wenn ich dir dann erzähle, dass ein Oberpolizeidirektor dabei war oder eine Staatsanwaltschaft, dann magst du mir das nicht glauben, aber so ist das gewesen. Das halte ich durchaus für möglich. 1986 gab es den ersten, ich war der Erste, der den Fall öffentlich gemacht hat in der Stadt, und dann kamen nur noch Anzeigen in der Richtung. Also es gab einen Prozess? Es gab 2 Prozesse. Und zu was ist der Erzeuger verurteilt worden? Das ist so lächerlich. Der hat 400 Arbeitsstunden bekommen und 2 Jahre auf 4 Jahre Bewährung. Wie hat er sich zu der Vergangenheit geäußert vor Gericht? Beim ersten Mal hat er zugegeben, dass er das getan hat. Mhm. Über den langen Zeitraum hat er den langen Zeitraum zugegeben? Ja, den ersten kürzeren. Ich habe ja 2 Anzeigen gestartet. Mhm. Der erste Zeitraum war von Geburt, bis ich mein Haus, also mein Zuhause verlassen habe. Mhm. Und die erste Anzeige hat das Jugendamt gemacht, weil ich habe mich da dann irgendjemanden anvertraut. Ich war in so einem Jugendaufbauwerk und die haben gemerkt, es stimmt was nicht, wenn es nach Hause ging. Und aber er hat zumindest etwas zugestanden. Ja. Und beim zweiten Mal wollten sie mich verballern, weil es hieß Beischlaf zwischen Verwandten und ich hätte ihn verführt. Du warst dann, wenn ich es gerade richtig gerechnet habe, ja, über 20. Mhm. Er hat mich hier in Hamburg aufgesucht, hat mich hier gefunden. Warum hast du dich, als du dann schon eine junge Frau warst mit über 20 Jahren, wie alt genau, bis zu welchem Lebensjahr ging es? Ja, bis zum 24. Bis zum 24. Warum hast du das dann noch mit dir machen lassen? Weiß ich nicht. Der Typ stand vor mir und Vollzeitlähmung, sag ich dazu. Das Gehirn war ausgeschaltet und... Mhm. Jetzt nicht wieder richtig Action, sondern seht zu, dass das ganz schnell über die Bühne geht, dann verpisst er sich wieder. Und missverstehe mich nicht. Ich frage das nicht mit einem vorwurfsvollen Ton, sondern ich wollte es nur verstehen. Und ich habe eine Ahnung, dass man, wenn man so schwer seelisch verletzt worden ist, seine ganze Kindheit und Jugend über, dass man dann vielleicht wie ein Automat funktioniert und sich gar nicht wehren kann. Es gibt ja immer wieder viele Betreuer damals. Ich habe auch in so einer betreuten Einrichtung gelebt. Sie haben nur gemerkt, ich bin immer unerlaubt abgehauen, also nicht mit Absprache. Und dann bin ich völlig fertig wiedergekommen. Und so, wenn man das jetzt, wir haben jetzt nur eine kleine Nuance von dem gehört, was du mitgemacht hast, was ja schon brachial genug ist, was wir gehört haben. Muss man, glaube ich, kein Psychologe oder Psychiater sein, dass man sagt, dass es offensichtlich einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen deiner jetzigen psychogenen Lähmung, also dieser Erkrankung, und dem, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Das heißt, im Prinzip brauchtest du einen ganz, ganz gewieften Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, ich weiß nicht, irgendjemand, der wirklich sehr, sehr, sehr versiert ist in seinem Fach, um an dich und an die Verknotung heranzukommen. Ich habe 18 Jahre Therapie gemacht und ich denke, dass ich mein Leben eigentlich soweit ganz gut im Griff wiederbekommen habe. Na, aber besser wäre es natürlich, wenn du wieder laufen könntest. Ja, gar keine Frage. Hast du mich angerufen mit einer Hoffnung? Hoffnung, nein, würde ich so nicht sagen. Ich meine, ich würde mir natürlich schon, ich habe eine Mail ja von dir bekommen und auch einen Link, die habe ich mir angeguckt, aber das ist ja alles in Köln bei dir. Davon weiß ich jetzt gar nichts, aber ich hätte... So, und ich habe in Hamburg... steht mir jetzt eine Klinik bevor, das soll eine Traumatherapeutin sein, auf einem Gelände, wo ganz viel Forensik ist. Und das ist nicht so dein Ding. Das ist nicht so mein Ding. Ich würde mal Folgendes sagen, Nicole. Also erstmal würde ich gleich meine Psychologin noch nachbetreuen und da gucken wir mal weiter. Aber was ich für eine Hoffnung habe, das ist ein sehr, sehr außergewöhnlicher Fall, den du hier geschildert hast. Vielleicht kriegen wir eine Rückmeldung von meinem Publikum, von einer Fachklinik, von einem Arzt oder einem Therapeuten. Ich hatte eine Fachklinik im Auge, das haben sie mir nicht genehmigt, ja, weil ich hoffnungsloser Fall bin und es dennoch keine Sicht auf Besserung. Ich sehe, so schnell sage ich das nicht mit dem hoffnungslosen Fall. Hier sind schon so viele tolle Sachen passiert durch das Publikum, durch mein Publikum, dass da Leute sich gemeldet haben und wirklich ganz, ganz tolle Hilfe geleistet haben. Ich verbinde erstmal die Hoffnung, dass eine Reaktion auf dieses Gespräch kommt, aus fachkundiger Zuschauer- und Zuhörerseite. Das werden wir natürlich alles an dich seriös weitergeben und dann auch noch gemeinsam beraten, was man daraus machen könnte. Das verspreche ich dir. Dankeschön. So, und das ist das eine. Das andere ist jetzt, dass ich dich bitten möchte, aufzulegen und die Sabine ruft dich an. Und ich wünsche dir so sehr von Herzen, Nicole, dass es dir besser gehen wird. Ich möchte dich und dein Team ganz lieb grüßen. Finde ich sehr nett, dass das jetzt so schnell gegangen ist. Und dann würde ich, glaube ich, noch zwei Hörer von dir grüßen, die in Hamburg mir die Daumen drücken, dass ich hier gut mit dir reden konnte. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist die Anne und die Svenja. Svenja, Anne und Svenja. Ja, genau. Grüßen wir die ganz herzlich. Ja. So, liebe Nicole, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050 René 22, guten Morgen. Domian. Hallo René, um was geht's? Ich habe das Problem, und zwar wurde ich letzte Woche auf meiner Arbeitsstelle überfallen. Was arbeitest du denn? In der Tankstelle. Mhm. In der Nachtschicht. Mhm. Wir hatten da, oder beziehungsweise ich bin seit September halt in der Nachtschicht eingesetzt. Wir hatten die Wahl, ob wir den Nachtschalter aufmachen oder nicht. Also das heißt, dann wäre die Tankstelle geschlossen und man würde nur zwischen, wie bei der Sparkasse so... Genau, oder? Zwischen so einer Scheibe mit so einem, genau. Hebelsystem dann, genau. Da, mit so zwei Schubladen. Was recht sicher ist. Ja, eigentlich schon. das Problem ist halt nur, dass man nach einer Zeit halt, also ich, wie gesagt, ich bin seit September in der Nachtschicht und man kennt die Kunden, man weiß, welche Kunden um wie viel Uhr kommen. Und von daher hatte ich da eigentlich nicht so die große Angst, dass ich da ehrlich gesagt überfallen werde. Liegt denn diese Tankstelle mitten in einer Stadt? Direkt in Hannover-Langenhagen. Ach so, ja. Mhm. Und, also ich meine, es ist nachts sowieso kaum was los. Mhm. Ja, nur die Angst, die ich da die ganze Zeit nicht hatte, die ist jetzt halt gekommen nach meinem Überfall am Donnerstag. Wie ist denn genau der Überfall abgelaufen? Das läuft so ab. Wir haben ja diese Kreditkarten, also wenn einer mit Kreditkarten zahlt, dann werden die Kassenbons ja halt unterschrieben, wird ja dann über Unterschrift gemacht. Mhm. Und die heften wir halt nachts immer ab und tun die dann halt weg. Und die kommen halt in eine Schublade hinter der Kasse. Mhm. Ist unten so eine Schublade, da tun wir die halt immer rein. Mhm. Also vorab nochmal gesagt, also du hast dann die Tankstelle doch geöffnet, sodass die Leute in den Raum rein konnten. Genau, ja. Also die Tür, die war auf, die konnten halt rein, konnten dann halt in drinne kaufen. Mhm. Dann hatte ich halt diese Schublade, es war 10 nach 1 ungefähr, hatte ich diese Schublade aufgemacht, hatte dann diese abgehefteten Kassenbons halt genommen, habe die unten reingetan und in dem Moment guckt man ja dann halt nicht zur Eingangstür. Ich habe dann nun irgendwie auf einmal eine Pistole laden hören. Hm. In dem Moment gucke ich nach oben und dann läuft halt der Typ halt auf mich zu und meint nur, er möchte halt er möchte sofort das Geld haben. Hatte der, konntest du das Gesicht sehen? Er hatte so ein Halstuch, so ein braunes Halstuch mit weißen Mustern um, bis zur Nase und hatte dann halt noch so ein Pullover mit Kapuze, also die Kapuze halt auch auf. Ich habe halt einen Teil von der Nase gesehen und die Augen halt. So, was hast du denn getan? Naja, ich sag mal, ich war erstmal ganz schön geschockt, also ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Ja. Und habe denen dann natürlich gleich das Geld, was wir da haben, gegeben. Wie viel Geld war das? Also erbeutet hat er 362 Euro. Ach so, ja, das ist wirklich nicht viel. Ja, wir haben ja dieses Kassensystem, dieses iCash-Gerät. Also wir kassieren gar nicht mehr bar. Wir haben halt nur eine gewisse Summe an Wechselgeld. Ja. Da haben wir halt so ein Zählbrett, wo das Kleingeld drauf ist. Mhm. Und wir haben halt unten in der Schublade, oder hatten das da halt auch, also die Rollengelder. Da habe ich ihn erstmal dieses Zählbrett hingestellt und dann schreit er mich an, er will das komplette Geld. Dann habe ich halt die restliche, also die Wechselgeldkasse unten noch rausgenommen gehabt, wo dann halt noch das andere Wechselgeld drin war, habe ihn das hingestellt. Aber auch Kleingeld, also nicht keine große Summe. Nee. Und dann, was war dann? Ja, dann hat er halt seinen Rucksack abgenommen, hat ihn aufgemacht, hat mir eine riesengroße, weiße, zusammengefaltete Plastiktüte entgegengeworfen und schrie mich an und meinte nur, ich soll die Plastiktüte voll machen mit Zigarettenstangen. Mhm. Ja, das habe ich dann halt gemacht und hab die dann voll gemacht, dann war die irgendwann sowas von voll, da hat er dann nur zu mir gesagt, ich soll ihnen sofort die Tüte geben, was ich dann gemacht habe und in diesem Moment habe ich ihnen dann halt nochmal in die Augen geschaut gehabt, dass ich wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt habe, wo ich dann halt die braunen Augen erkannt habe. Ja, dann hat er mit der Pistole, hat er die ganze Zeit auf mich gezielt gehabt und meinte dann nur, ich soll mich halt auf den Boden legen, dann ist er rausgerannt. Währenddessen war sonst keiner in der Tankstelle? Nee. Also ich habe dann hinterher, nachdem er dann halt rausgerannt ist, wenn die Tür zugeht, die macht dann immer so einen Klack, dann bin ich halt aufgestanden, wollte halt nicht sofort die Tankstelle zuschließen. In dem Moment ist er mit seinen Komplizen, den Komplizen habe ich ja gar nicht gesehen, der stand draußen, wohl hat Schmiere gestanden, ist er an der Scheibe vorbeigelaufen, von der Kasse her jetzt, und hat dann halt nochmal angehalten, die Pistole nochmal auf mich gerichtet gehabt und dann nochmal so, ja, wie so ein Genicke von der Pistole, dass ich mich wieder auf den Boden legen soll. Was also nochmal eine Drohung und nochmal Angst. Genau, was Schock. Ich dann halt auch gemacht habe und dann irgendwann bin ich dann halt aufgestanden, habe dann den Schlüssel einfach nur geschnappt, die Tankstelle zugeschlossen und mich halt im Lager barrikadiert und habe dann halt die Polizei gerufen. Gibt es denn in der Tankstelle nicht irgendeinen Alarmknopf? Leider nein. Also wir haben eine Kamera, die funktioniert aber nicht und Alarmknopf haben wir auch nicht. Also man ist total auf sich alleine gestellt. Das Einzige, was man hat, ist halt ein Baseballschläger, aber ich glaube nicht, dass, also in meiner Situation hätte ich da... Nein, natürlich nicht. ...überhaupt nicht irgendwie da ihn gedroht mit einem Baseballschläger. Nein, natürlich nicht. Immer alles geben. Und deine Gesundheit hat die absolute Präferenz in der ganzen Geschichte. Nun ist das ja, Gott sei Dank für dich gut ausgegangen. Aber da sitzt einem der Schock ja doch in den Gliedern, ne? Ja. Bist du jetzt seitdem arbeiten gegangen wieder? Also meine Chefin, die kam ja dann halt, die Kriminalpolizei, alles war ja da, die haben ja dann auch noch eine Stange Zigaretten gefunden, die sie verloren hatten. Dann hatte mich halt meine Chefin gefragt, wie das aussieht, ob ich jetzt mal frei haben möchte. Jetzt hatte ich gedacht, wenn ich mich dieser Situation gleich wieder stelle, dass ich es dann eventuell besser verarbeiten kann. Achso, du bist gleich hier wieder arbeiten gegangen? Naja, ich hatte ja dann das Wochenende frei, also den Freitagmorgen dann, bin ich dann halt nach Hause, hatte dann den Samstag und den Sonntag frei, bin dann Sonntagabend um 22 Uhr wieder da gewesen, hab dann halt über Nachtschalter kassiert gehabt, nur das war schrecklich, also weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Es war halt... Trotz Nachtschalter? Ja, durch den Nachtschalter sind halt die Kunden, weil sie es halt nicht kannten, immer gegen diese Tür halt gerannt und dann immer durch irgendwelche kleinen Geräusche oder so habe ich mich halt verjagt. Oder wenn dann Kunden überhaupt gar nicht da waren in der Tankstelle, weil es gibt gewisse Zeiten, wo überhaupt kein Kunde kommt. Und dann kam halt dieses ganze Bild wieder hoch, weil wenn man hinter der Kasse steht, wo das alles passiert ist. Also Das war am Wochenende, warst du nochmal arbeiten? Du bist heute schon Mittwoch. Wie war es jetzt vorgestern und gestern Nacht? Also ich habe mich am Montagmorgen, habe ich dann halt meine Chefin angerufen gehabt, hatte ihr dann gesagt, dass das halt der Horror war die Nacht, dass ich es versucht habe, aber es halt nicht funktioniert. Sehr begeistert war sie davon halt nicht, weil sie halt den Plan umstellen muss und was weiß ich nicht, aber ich sag mal, das war mir in dem Moment eigentlich relativ egal. Ja, du sollst jetzt erstmal wieder Tagesdienst machen, um dich mal wieder ein bisschen zu beruhigen und an die Arbeit zu gewöhnen. Ja. Wird das so sein, dass du Tagesdienst machst? Also ich weiß es nicht, ich war gestern erstmal bei meinem Hausarzt, der hat mir jetzt eine Überweisung gegeben gehabt zum Psychologen, beziehungsweise zum Psychiater, wo ich dann morgen hingehen werde. Wenn es nach mir gehen würde, ich gehe mal von aus, dass es besser wäre, wenn ich dann wieder in die Nachtschicht gehe. Ja gut, finde ich, das muss man dann für sich selbst entscheiden. Und wenn du morgen da bei einem Fachmann bist, kannst du das mit dem ja auch mal bereden. Ja. Sicher, es gibt so Theorien, die sagen, dass man dann das wieder machen soll und sonst baut sich die Angst so sehr auf und da kommt man gar nicht mehr gegen an, wenn man dem ausweicht. Das kann natürlich sein. Aber klar, wenn man die Pistole, man weiß ja nicht, vielleicht war es ja gar keine echte Pistole, aber für dich war es in dem Moment eine echte Pistole und da hat man Angst ums Leben, ne? Lebensangst ist das. Also so wie ich angehört hatte, wo die Kripo dann da war, wo ich dann vernommen wurde, da hatten die mich halt gefragt, ob ich mich irgendwie mit Pistolen auskenne. Da habe ich gesagt, nee, tut mir leid. Da haben sie mir halt denen ihre Dienstwaffe gezeigt und kam es mir halt wieder kalt den Rücken runter. Und dann haben sie gefragt, ob es sich dann angehört hat wie eine echte oder nicht eine echte. Da habe ich gesagt, es hat sich schon so metallhaft angehört. Ja, aber das weiß man als Laie doch auch nicht. Außerdem in dem Moment hat man anderes zu tun, als genau die Waffe zu detailliert genau anzugucken. Gut, aber die Polizei muss es natürlich fragen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, jetzt war ich am Montag, muss ich dann nochmal zur Kripo hin. Da hatten sie mich gefragt gehabt, weil ich habe, wie gesagt, die Augen gesehen, die Haarfarbe so einigermaßen, was man so sehen konnte. Und die hatten den Typen halt geschnappt gehabt, mussten den aber wieder freilassen. Das heißt, der läuft jetzt im Moment noch, da in der Nähe von der Tankstelle wohnt er auch noch. Da läuft er jetzt im Moment noch rum, aus dem Grund habe ich mir jetzt auch erstmal freigenommen gehabt. Ach so, das heißt, die haben den mutmaßlichen Täter geschnappt und haben den wieder freigelassen? Richtig, also die hatten den Abend, also die Nacht noch gefasst gehabt. Das Komische war, die hatten halt die Kleidung gewechselt, die erbeutete Ware, sprich den Rucksack und die Tüte haben sie halt nicht gefunden gehabt. Was aber komisch war, so hatte mir der Herr von der Kripo gesagt, die waren total verschwitzt. Und der eine hatte unter seiner normalen Hose noch diese dunkle Hose, die ich auch beschrieben hatte. Also, das heißt, die Polizei glaubt schon, dass der das war, aber es gibt keine wirklichen Beweise, deswegen mussten die den wieder freilassen. Jein, also er meinte, das wäre irgendwie ein Fehler gewesen von dem Einsatzleiter, der im Moment da war, weil die hätten den schon festhalten können, dass ich eventuell mit denen da vorbeigefahren wäre, mhm. was die auch halt erst geplant hatten, was dann aber wiederum irgendwie das heißt, dann wieder aussteigen und dann doch nicht mit dahin fahren. Das heißt, Angst, der Typ läuft noch frei rum und das könnte vielleicht nochmal passieren. Richtig. Also René, geh du mal morgen zu deinem Psychodoktor. Ja. Und ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee, wenn du einigermaßen stabil bist und du morgen grünes Licht bekommst, geh wieder in die Nachtschicht, aber mach das erstmal mit Schalter, dann bist du sicherer. Ja, das ist sowieso Vorschrift. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so machen. René, auf dass das nie wieder passiert und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Domian, ja. Darf ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, gerne. Du legst auf, wir melden uns wegen der Anschrift. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Sandra und die ist 40. Guten Morgen, Sandra. Einen wunderschönen guten Morgen, Domi. Sandra, um was geht's? Geht um Cannabis als Schmerzmittel. Ah. Und zwar für ganz extreme Schmerzen. Hast du diese extremen Schmerzen? Richtig, und zwar geht das um den sogenannten Cluster-Kopfschmerz. Oh, das ist übel, ne? Ja. Beschreib das mal für die Leute, die das nicht so kennen oder davon noch nichts gehört haben. Cluster-Kopfschmerz. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Formen gibt. Ich kann natürlich nur von meinem Cluster-Kopfschmerz berichten. Ist kein chronischer Kopfschmerz. Man hat schmerzfreie Tage bis schmerzfreie Stunden. Aber der kommt während der Nacht, wenn man schläft. Man wacht davon auf. Mhm. Oder so in der Mittagszeit habe ich es häufiger. Mhm. Nur auf der linken Seite, hinter dem linken Auge. Mhm. Ich kann es immer nur so ganz komisch beschreiben, als wenn jemand reinsticht und auch noch netterweise das Messer umdreht. Mhm. Also es ist ein Höllenschmerz. Wir sacken die Beine in dem Moment weg. Wie lange hält dieser Schmerz an? Manchmal sind es 5 Minuten, manchmal ist eine halbe Stunde, manchmal sind es Stunden. Mhm. Ganz unterschiedlich, manchmal 3-mal am Tag, manchmal bin ich 3 Tage schmerzfrei und ich bin sowieso ein sehr lebensfroher Mensch, aber diese 3 Tage dann noch mehr. Aber wenn der Schmerz da ist, dann schaffe ich gar nichts. Dann ist man ganz schachmatt gesetzt. Richtig. Ja. Also entweder liege ich oder komischerweise, das habe ich noch nicht geklärt mit meinem Neurologen, warum das so sein kann, habe ich manchmal Bewegungsdrang. Mhm. Woher kommt dieser Schmerz? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Weiß der Neurologe das auch nicht? Nein. Nee. Also Kopfschmerzen habe ich sowieso schon mein Leben lang. Mhm. Ich hatte als Kind eine Kopfverletzung. Aber dass dieser Cluster-Kopfschmerz dazugekommen ist, das hat weder mit der Verletzung am Kopf noch mit den anderen Schmerzen zu tun, sondern es trifft einfach irgendjemanden irgendwann. Dieser ist als solcher aber diagnostiziert und da steckt nicht irgendwas anderes Geheimnisvolles noch hinter. Ach so, nein, nee. Das ist diagnostiziert. Da war ich auch lange in der Schmerzklinik mit. Genau, Stichwort Schmerzklinik. Was hast du denn bisher an Medikamenten dagegen genommen? In der Schmerzklinik wird man eingestellt auf Tramadol oder andere Schmerzmittel. Mhm. Die stark wirksam sind, allerdings auch süchtig machen und starke Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel? Nebenwirkungen. Leber. Leberwerte sind mies. Mhm. Die Nierenwerte sind mies. Mhm. Also sämtliche Nebenwirkungen, die Kopfschmerztabletten einfach haben. Ja, ja. Und die Gefahr birgt, wenn man ewig Kopfschmerztabletten nimmt, nicht nur, dass man süchtig wird, sondern dass der Körper, das habe ich in dieser Klinik gelernt, irgendwann so resistent ist auch gegen diese Tabletten, dass man von den Tabletten schon den Schmerz bekommen kann. Ach. Weil man Dauerkonsument ist. Ach, ich dachte, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr wirken, die Tabletten, aber dass man durch die Tabletten den Schmerz bekommt, also eine absurde Situation. Richtig. Ja. Und die Ärzte spielen auch mit ein. Ich benutze jetzt mit Absicht den Ausdruck spielen, weil sie es nämlich selber nicht besser wissen. Mhm. Entweder stellen sie einen auf Dauermedikamentation ein, das bedeutet einen Spiegel halten, dass man dauernd ein Medikament nimmt, um einen gewissen Spiegel zu halten, oder eine Bedarfsmedikamentation, die man just in den Augenblick nimmt. So, jetzt wirst du uns irgendetwas über Cannabis. Richtig. Also dem Rauschmittel Cannabis erzählen. Genau, der Punkt ist einfach, ich lebe in keiner Kifferkommune. Ich bin nicht der Kiffer, der irgendwo rumsitzt und sich mit irgendjemandem Joint teilt. Ich achte auf Hygiene. Nein. Ich bin einfach Schmerzpatient und habe irgendwann durch eine Nachbarin den Tipp bekommen, doch mal ein anderes Schmerzmedikament auszuprobieren. Mhm. Kannte ich überhaupt nicht, bin ganz spießig vor mir oder lebe eigentlich spießig vor mich hin. Und ich bin allerdings Raucherin. Mhm. Und da hat sie mir vorgeschlagen, Cannabis auszuprobieren. Ja. Das habe ich dann auch getan. Nun kriegt man das ja nicht in der Straßenecke und in der Apotheke. Das ist das Schicksal, deshalb rufe ich auch bei dir an, Domian, um einfach das mal öffentlich zu machen, dass es nicht nur Leute gibt, die Spaß damit haben wollen oder das nicht brauchen wollen, sondern die wollen das als Medikament nutzen und werden als Verbrecher dargestellt, wenn sie entweder selbst 5 Pflanzen im Schrank haben oder auf dunkle Parkplätze gehen müssen, um sich das irgendwie zu beschaffen. Wie wirkt es denn nun? Cannabis wirkt dämpfend, nimmt einfach den Druck. Es ist ein unwahrscheinlicher Druck. Mhm. Und diesen nimmt Cannabis. Ich habe sämtliche Formen der Einnahme ausprobiert. Also die Schmerzen sind nicht weg, aber sie sind etwas abgemildert, genau, kann man das so sagen? Genau, abgemildert. Als ich dauerhaft Cannabis zu mir genommen habe, war ich auch immer noch arbeitsfähig. Was arbeitest du? Ich bin LKC, Leiter Kundencenter, Servicecenter, Callcenter. Verstehe. Ich habe es jetzt aber so verstanden, dass du es dann nur gezielt nimmst, wenn du diese Schmerzen hast. Nein, nicht immer nur gezielt, wenn ich diese Schmerzen habe, sondern ich versuche 3 bis 4 Mal in der Woche Cannabis zu mir zu nehmen. Zu rauchen? Zu rauchen, ich esse es auch. So dass du so einen gewissen Pegel hast. Richtig, genau. Aber bist du dann nicht, ich meine, wir kennen es ja alle irgendwie, so ein bisschen abgeschossen, fühlst du dich nicht so ein bisschen dann doch tranig oder? Nein, liegt an der Dosierung. Ah ja. Also wenn man es hoch, ich habe natürlich, um Gottes Willen, ich habe jetzt 6 Jahre Erfahrung, die ersten Jahre war ich natürlich zugedröhnt teilweise. Genau, wie wenn man das, wenn man da keine fachkundige Anleitung hat von einem Arzt, der sich damit auskennt, wie, woher weiß man, wie man es dosieren muss, damit man eben nicht zugedröhnt ist? Da kann ich leider nur sagen, das macht die Erfahrung. Also du hast jetzt für dich eine Dosis herausbekommen, die... Genau, wo man, also mir merkt man das gar nicht an. Ich gehe auch sehr offen im Bekanntenkreis damit um. Ich bin die Einzige im Bekanntenkreis, die überhaupt Kontakte zu sowas hat. Und habe im Gegenteil erstmal also mit Negativstimmen gerechnet. Mittlerweile sehen das natürlich meine Bekannten und Verwandten, dass es mir damit besser geht und dass ich überhaupt nicht breit bin oder irgendein Hippie-Kiffer-Girl bin, sondern einfach, dass ich lebensfähiger bin. Ja, wobei man das ja in der letzten Zeit schon immer wieder, schon seit einigen Jahren, immer wieder mal gehört hat, dass Schmerzpatienten Cannabis einsetzen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Mhm, ich habe mich aber nie weiter damit beschäftigt und mir die Frage gestellt, wie die Schmerzpatienten da rankommen. Ist es wirklich so, selbst wenn es eine Indikation gibt, wie in deinem Fall, kann man es nicht über eine Apotheke beziehen? Nein. Das ist ja auch ein Ding. Nein. Es gibt jetzt ganz, ganz frisch die Möglichkeit, oder soll jetzt auf den deutschen Markt kommen, ein Medikament, Drominul, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber da ist THC wieder mit Chemie, Domian. Wieder mit Chemie. Also es soll das in Tablettenform geben. Und wozu ich aufrufen möchte, wenn ich schon mal bei dir in der Sendung bin, am 6.8. ist eine große Hanfdemonstration in Berlin. So, ja, okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, um was es da geht, aber was man wirklich sagen muss, ist, dass wenn einem Menschen, einem Schmerzpatienten damit geholfen werden kann, muss es doch einen legalen Weg geben, dass der Mensch da auch rankommt. So musst du dir in der Rauschgiftszene irgendwo das Zeug besorgen. Richtig. Oder du musst nach Holland fahren. Ja, und das ist ja auch bald verboten. Das ist auch bald verboten. Mhm. So, genau. Ja, also es gibt da keine Möglichkeit. Oder man baut selber ein und steht, baut selber an und steht mit einem Bein im Knast. Wie machst du es denn jetzt ganz konkret? Wie kommst du dran? Ich beschaffe mir das tatsächlich auf ganz illegalen Wege, auf dunklen Parkplätzen durch. Also dadurch, dass man jahrelang, sag ich mal, Cannabis zu sich nimmt, weiß man einigermaßen, wo man das kann. Eine absurde Situation, um es mal klarzustellen. Es geht dir bei dir überhaupt nicht um den Rauschzustand. Nein, es nein, geht nein. bei dir um ich die Ich würde auch, also wenn es diese Tabletten ohne Chemie, THC-frei gibt, dass man keinen Rausch hat, sondern nur die Schmerzen weggeht. Und nochmal zusammengefasst, ist es für dich so, dass Cannabis ein wirksameres Präparat ist als all die Schmerzmittel, die du bisher genommen hast. Und das mit weniger Nebenwirkungen. Und das mit weniger Nebenwirkungen. Ja. Tja, da müsste was passieren. Da gebe ich dir wirklich recht. Und mein Neurologe ist überhaupt auf meiner Seite. Es gibt also auch Ärzte, die da vernünftig drüber denken. Das glaube ich. Und also unter der Hand sagt er, um Gottes Willen, rauch mal ein Sandra. Aber offiziell kann man da nichts machen. Liebe Sandra, ich danke, dass du angerufen hast und das mal thematisiert hast bei uns. Fand ich interessant. Wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und lass dich nicht erwischen. Nein, danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik war Tobias Linke heute und morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt das Thema, etwas hat mich entstellt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich selbst als hässlich empfinden oder von anderen Leuten als hässlich dargestellt werden. Vielleicht aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, einer missratenen Schönheitsoperation, was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, auf 0 Uhr anrufen, um 1 sind wir wieder da. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.